Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit DJ Raupi.

Dein DJ-Set bei Sputnik? Klar doch. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit DJ Raupi. Make it last. Thank you. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit DJ Raupi. I love the way you dance. girl, you know I love the way you dance. I love the way you dance, girl, you know I love the way you dance. Born to be alive. Don't you be alive? You see before.

Heimspiel. We'll be right back. DJ-Set on Air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit DJ Raupi. All the fear.